1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön wieder hier zu sein. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Und wir beginnen wie immer mit einer freien und offenen Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer, die erste Anruferin ist Anne und Anne ist 27. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Domian. Anne. Hallo. Um was geht's? Es geht darum, also ich habe das Thema, ich würde gerne aktive Sterbehilfe in Deutschland einführen. Mhm. Meine Oma ist gestern Morgen verstorben. Mhm. Und sie hat einen sehr, sehr qualvollen Tod erlitten sozusagen. Und deswegen ist das so, sag ich mal so, der Einstieg in das Gespräch, die aktive Sterbehilfe. Ja. Ja. Welche Erkrankung hatte deine Oma? Woran ist sie gestorben? Also sie hatte damals vor Jahren wurde Diabetes festgestellt. Das hat sich aber komischerweise jetzt in den letzten Monaten, im halben Jahr, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, gegeben. Das war auf einmal weg. Hatte vorher Nierenbeschwerden, aber das wurde halt alles durch Medikamente geregelt. Mhm. Und jetzt auf einmal ist sie am Mittwoch, also sie war die ganze Zeit jetzt in einem alten Wohnheim und am Mittwoch ist sie auf einmal von dem alten Wohnheim in die Klinik gekommen und mit einem Herzinfarkt. Ja, also bis Mittwoch ging es ihr noch so einigermaßen okay, würdest du das so sagen? Ja, wir waren, also vor 2 Wochen waren wir noch spazieren, also wir sind jeden Sonntag spazieren gegangen. Mhm. Und sie war halt sehr... Sie war halt dement und sie hat sie hatte mal lichte Momente, aber im Großen und Ganzen hat sie irgendwie immer, sag ich mal, blöd gesagt, aber irgendwie gesponnen. Also sie hat meine Mutter für ihre Schwester gehalten, was meine Mutter sehr irgendwie bedrückt hat, weil sie konnte ihre Schwester wohl irgendwie nicht besonders leiden, hat meine Mutter mir erzählt und das hat ihr sehr wehgetan. Ja, wobei man das dann ja wirklich entschuldigen kann, weil das eine kranke Frau war, genau. Die Oma, und die das ja gar nicht böse gemeint hat. Wie lange war sie denn an Demenz erkrankt? Kannst du das sagen? Das kann ich gar nicht genau sagen, aber das hat sich halt immer mehr gesteigert und ist halt immer mehr geworden. Das hat mal angefangen vor Jahren, wo sie einfach vergessen hat, mal einen Herd auszumachen. Mhm. Das war aber dann mehr so schleichend, da hat man ja noch nicht an Demenz gedacht. Mhm, ja. Und wie gesagt, hörte dann damit auf, dass sie halt wirklich in die Windel gemacht hat, überhaupt an gar nichts mehr so großartig denken konnte. Ja. Mithin halt, dass sie hat auch von sich nichts mehr preisgegeben. Sie hat so großartig gar nichts mehr erzählt, bis auf so ein paar lichte Momente, wo sie mal was... Mhm. Wie alt ist sie geworden? Sie wäre jetzt am 23. Juli 88 geworden. Ja, so am... Mittwoch ins Krankenhaus gekommen wegen eines Herzinfarktes. Genau. Und gestern Morgen gestorben. Genau. Da kann man ja erstmal sagen, sie hat ja nicht so lange leiden müssen. Es waren ja nur ein paar Tage dann. Ja, das haben die Angestellten aus dem alten Wohnheim auch gesagt. Nur es war halt irgendwie, es kam so plötzlich, so dieser plötzliche Tod, weil wie gesagt, sie war halt an diesem einen Sonntag noch ziemlich fit, wir sind spazieren gegangen und so. Mhm. Und jetzt ist es halt so richtig krass halt rübergekommen und so schnell auch, dass sie auch so richtig mit allem drum und dran sozusagen, weil sie konnte dann halt nach dem Krankenhaus war sie gar überhaupt nicht mehr ansprechbar. Mhm. Und wir wollten ihr halt die Dialyse ersparen, weil dann halt irgendwie die Nieren versagt haben. Und dann hat meine Mutter mit der Klinik halt besprochen, dass sie halt bitte nicht an die Dialyse kommt, weil es einfach Quälerei ist. Sie ist dann im Krankenhaus gestern verstorben? Nein, sie kam ja wieder zurück ins alte Wohnheim. So schnell? Von Mittwoch? Sie kam die Also Woche Mittwoch, wieder, Mittwoch war der Herzinfarkt und dann war sie schon wieder jetzt zurück im alten Wohnheim? Genau. Letzte Woche, also es ist ja jetzt schon wieder die darauffolgende Woche, vorletzte Woche Mittwoch war der Herzinfarkt und diese Woche kam sie dann ins alte Wohnheim also, wieder zurück. Warst du bei ihrem Sterben dabei? Ja, wir waren, meine Mutter und ich. Wie hast du das empfunden? Wie hast du es erlebt? Es war, wie habe ich das empfunden? Es war erstmal, es war ja früh morgens, um kurz nach sechs, hat meine Mutter mich angerufen, dass das Altenwohnheim sich verständigt hat, dass es zu Ende geht. Ich bin sofort, ich bin aus dem Bett raus und einfach nur losgefahren. Das war ganz, ganz schrecklich so schon. Dann saßen wir haben uns an ihr Bett gesetzt gleich. Die links, ich rechts und haben die ganze Zeit ihre Hand gehalten. Ich hatte vorher am Donnerstag und Freitag ihr immer schon mal was vorgelesen, ihr ein bisschen Musik vorgespielt. Sie hat unheimlich gern Peter Alexander gehört und hat halt so... Glaubst du, dass sie dabei Bewusstsein noch war? Die haben uns so, sag ich mal, die Hoffnung so ziemlich genommen, dass sie das nicht mitkriegt, weil sie auch ziemlich starke Schmerzmittel bekommen hat. Ja. Aber man gibt die Hoffnung ja nicht auf. Also ich... Wie hast du denn ihr Sterben dann so erlebt? Hat sie sehr also, geröchelt? Hat sie sich sehr gequält? Hat sie sich gewunden? Also das kam ja dann alles erst. Ja, also wie gesagt, wir nahmen dann halt Platz rechts und links am Bett. Und das war halt so um 6:30 ungefähr. Und dann halt wirklich bis um 6 Minuten nach 9, da ist sie wirklich dann, da war sie dann, sag ich mal, endgültig tot. Es fing halt an, dass sie schon seit, ich glaube, 2 Tagen so wirklich richtig tief ein- und ausgeatmet hat und in einer Schnelligkeit und das durchgehend Tag und Nacht. Das hast du wahrscheinlich auch als sehr schlimm empfunden. Ja, es war schon richtig, es war heftig, weil ich habe auch das mir nicht erklären können, weil man ja irgendwie hyperventiliert und dann irgendwie auch ohnmächtig wird nach der Zeit, wenn zu viel Sauerstoff irgendwie ins Blut kommt, so habe ich das. Wie waren denn die letzten Minuten? Die letzten Minuten waren so, dass, wie gesagt, wir saßen am Bett und dann wollten die Pfleger und der Leiter des Altenheims, wollten sie nochmal frisch machen und haben dann gesagt, wir bitten sie jetzt bitte nochmal raus. Und wir sind dann in so ein kleines Wohnzimmer gekommen und haben gewartet und dann kam ziemlich schnell der Leiter des Altenheims und meinte, wir sollten bitte schnell kommen. Jetzt würde es wirklich, wären die letzten Minuten, so würden die letzten Momente anbrechen. Und dann sind wir sofort wieder zurück, wieder, sag ich mal, so auf unsere Plätze rechts und links. Ich habe sie an der Schulter gehalten und habe meine linke Hand auf ihrem Herz gehabt, habe sie gestreichelt und sie wurde, also die Atmung war immer noch so heftig und dann wurde die Atmung langsamer. Und sie hat auf einmal, das war so ganz komisch, hat sie, wie soll ich das beschreiben, hat sie wie, als ob sie, es hat sich für mich so angehört, wie als ob sie würgen würde oder irgendwie so, sie hat immer so richtig tief und versuchte einzuatmen und dann ging das irgendwie nicht. Und dann wurde die Atmung immer irgendwie so flacher, also es hat sich erst so ein Würgegeräusch, so ganz komisch, und dann wurde die Atmung immer flacher und sie wurde immer schwächer und hat immer weniger irgendwie Luft eingezogen und natürlich auch ausgeatmet. Und dann hörte die Atmung wahrscheinlich auf. Genau, dann hörte sie komplett auf. Ja. Das tut mir sehr leid, dass deine Oma tot ist, Anne. Und du hast etwas sehr Existenzielles erlebt jetzt. Dadurch und stehst ja auch noch unter dem Eindruck dessen, wenn das gestern erst war, ist ja ganz klar. Jetzt hast du gerade das Gespräch eröffnet, dass du für die aktive Sterbehilfe dich aussprichst. In diesem Sinne wirklich, weil es war wirklich so ein Todquälen. Es war ja ein Ersticken und ein Todquälen. Irgendwie. Manchmal. Also ich habe gelernt in der Palliativmedizin, die auch sehr viel mit sterbenden Menschen direkt zu tun hat, dass die Angehörigen das oftmals schlimmer erleben, als man vermutet, dass es für den Kranken ist. Wobei niemand kann ja etwas letztendlich sagen, niemand ist zurückgekehrt und hat gesagt, so war's. Aber das sagen sehr viele Ärzte, dass man das als Angehöriger immer sehr viel schlimmer erlebt, als es wahrscheinlich dann vielleicht real ist. Also hättest du denn, wenn du die Chance gehabt hättest oder wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen gestimmt hätten, hättest du gesagt, ja, gebt der Oma eine Spritze? Ich hätte es sogar selber gemacht. Ja. Hätte die Oma das auch gewollt? Das kann ich dir gar nicht sagen. Das müsste man natürlich vorher geklärt haben. Ne? Ja, ich glaube, das Problem war halt, ich hab sie jetzt so in den letzten Jahren so erlebt, dass sie halt immer so, ach, Ach, na ja, es war halt irgendwie so gleichgültig, mehr oder weniger, manche Sachen. Mhm. Sie hat halt ziemlich gleichgültig reagiert. Deswegen kann ich das gar nicht so sagen, dass sie jetzt da drauf, aber ich denke nicht, dass sie sich, ich weiß nicht, wenn sie es so empfunden hat, dass sie sich gequält hat, sagen wir es mal so, dann hätte sie es auf keinen Fall gewollt. Also dann hätte sie gesagt, hier bitte erlöst mich. So nach dem Motto. Gut, es gibt ja halt mittlerweile eine neue und große Debatte wegen der aktiven Sterbehilfe. Mhm. Ich wäre schon sehr froh, wenn wir den assistierten Suizid hätten, also assistierte Selbsttötung, dass man bei klarem Verstand noch selbst sagen kann, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ja klar, wenn das geht, wäre das super. Wenn wir so weit wären, wäre ich schon sehr froh. Mhm. Das würde mir persönlich auch die Angst vor dem Sterben enorm nehmen, wenn ich diese letzte kleine Freiheit hätte, der Selbstbestimmung, es geht immer um Selbstbestimmung, zu sagen können, erlöst mich und schenkt mir den Tod. Ja, nee, es ist halt nur so, ich finde irgendwie, vielleicht ist das ein bisschen blöd gesagt, aber jedem Tier wird es erleichtert und es wird erlöst, wenn es sich quält. Mhm. Und ein Mensch muss sich wirklich bis zur letzten Sekunde dadurch quälen. Ich finde das nicht blöd gesagt. Ich finde, du hast völlig recht. So etwas muss natürlich auf einer strengen gesetzlichen Grundlage passieren, damit es da zu keinem Missbrauch kommt. Ja klar, natürlich. Aber dafür sind ja Gesetze da, dass man sie formuliert. Ja. Liebe Anne, es tut mir sehr leid für deine Oma, aber sie war nur sehr schwer krank und vielleicht als kleinen Trost kann man schon sagen, dass sie nur in Anführungszeichen 4 Tage oder eine Woche ungefähr sich gequält hat mit der akuten Erkrankung. Mhm. Ja, wie gesagt, die vom alten Wohnheim haben auch gesagt, dieser Zustand, dieser gerade mit diesem schnellen Atmen und alles, das wäre bei manchen Leuten schon noch viel, viel länger. Mhm. Und das ist war schon in dem Sinne ganz gut, dass sie nicht so hat, so lang. Genau. Jetzt organisiert eine schöne und würdevolle Beerdigung für die Oma, dass ihr quasi ihr somit die letzte Ehre erweisen könnt. Ja, ich habe ihr heute einen Brief geschrieben, den werde ich ihr mitgeben. Mhm. Ich habe damals, ich hatte schon öfter mal versucht, dich anzurufen, ich habe damals mal 2 Kinder verloren, Zwillinge. Mhm. Und ich werde ihr auch das Ultraschallbild mitgegeben, weil ich so die Hoffnung habe, ich weiß nicht, ich glaube jetzt nicht an Gott oder so, aber ich glaube daran, dass sie da ist als Geist, als Seele irgendwie hier bei uns und irgendwie so als Schutzengel so in der Art. Liebe Anne, dann wünsche ich euch viel Kraft für die Zeit, die jetzt kommt und ich wünsche euch eine gute und man kann ja auch durchaus auch sagen, eine schöne Beerdigung, also eine adäquate Beerdigung für deine Oma. Das wünsche ich ihr. Vielen Dank, Domian. Alles Gute von Herzen. Vielen Dank. Ich wollte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei dir. Und du bist ein ganz, ganz toller Mensch. Vielen Dank, sehr nett. Und vielen Dank auch für deine tollen Bücher. Die habe ich alle verschlungen. Mhm. Und ich bin ganz, ganz begeistert und wünsche dir alles, alles Gute. Und Dankeschön, Anne. Okay. Dir auch. Tschüss. Tschüss, Anne. Ciao. 0800 220 5050, so erreicht ihr uns. Und hier ist die Daniela und Daniela ist 28. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Daniela. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es um das Thema des Kartenlegens, dass ich den Menschen die Tarotkarten lege, obwohl ich Misanthrop bin. Das heißt, Menschen quasi hasse. Du legst denen die Karten, obwohl du sie hasst. Richtig. Wo fangen wir an? Warum fangen wir mal mit dem letzten an? Warum hasst du Menschen? Ja, das ist schwierig, auf 1-2 Sätze zu komprimieren. Im Grunde ist es so, dass mir schon in der Jugend aufgefallen ist, ja, ich kann es nicht anders sagen, es tut mir leid, aber es ist so, wie dumm die Menschen einfach sind. Aber nicht alle? Nein, nicht unbedingt alle. Ich rede auch nicht von Intelligenz in dem Sinne. Also man kann sich vieles aneignen, vieles anlesen, aber ja, womit sich die Menschen in ihrem Alltag so beschäftigen, auf was sie Wert legen, das widerstrebt mir. Also ich sehe den Sinn im Leben einfach woanders. Okay, ich bin der Meinung, dass die meisten ihr Potenzial, über das sie vielleicht verfügen, nicht alle, aber dass sie es einfach nicht ausschöpfen. Okay, das könnte man ja, oder kann man ja so sehen, aber deshalb muss man ja Menschen nicht gerade hassen. Man kann ja dann sagen, okay, ihr macht da irgendwas falsch, aber ich hasse euch nicht. Könnte man im Prinzip sagen, ist aber so, dass es gibt viele Leute, die vielleicht so ähnlich denken, die aber einfach Weltverbesserungsgedanken haben. Also sie würden sich theoretisch eine bessere, intelligentere Gesellschaft wünschen, Bei mir ist das so, dass ich das nicht tue, weil ich einfach, ja, ich komme mit Menschen auf eine Art und Weise schwerlich zurecht. Also weißt ich du, finde... Ich zucke bei dem Begriff Hass so zusammen, weil Hass ist etwas ganz Grauenhaftes und Hass richtet sich letztendlich immer gegen den, der hasst. Wenn du jetzt gesagt hättest, mir sind die Menschen gleichgültig, wäre das schon was ganz anderes gewesen. Ja, ist richtig. Das wäre quasi eine nihilistische Auffassung, dass man sagt, der Mensch ist einem egal und man umgibt sich nur mit denen, die es einem wert sind. Letzteres tue ich auf jeden Fall auch. Also ich habe meinen Mann, ich habe Familie, es gibt durchaus Leute, die mir was bedeuten. Mhm. Aber die Abscheu, die ich in meiner Jugend bereits ja entwickelt oder erfahren habe, die ist schon so groß, dass ich hier nicht mehr nur von Gleichgültigkeit sprechen kann. Also vieles am Menschen regt mich auf und ich kann darüber nicht hinwegsehen, folglich distanziere ich mich. Haben dir denn Menschen mal etwas Schlimmes zu Leid getan? Nö, das würde ich so nicht sagen. Also ich hatte zwar im Vorgespräch schon kurz angerissen, dass es in meiner Vergangenheit ein paar Vorfälle gab, die nicht unbedingt so normal waren. Also wir hatten in unserer Familie relativ viele Todesfälle zu beklagen und die sind nicht alle eines natürlichen Todes gestorben. Oh. Da könnte man also sagen, dass ich vielleicht irgendwie eine Art Enttäuschung im Frühkindesalter schon entwickelt hätte. Das heißt, das aber nicht so. Das heißt, in der Familie gab es einen Mord oder mehrere Morde? Nein, Morde nicht, aber Selbstmorde. Ach so. Also, keine Ahnung, der eine hat sich von Zug geschmissen, der andere, ich weiß nicht, hatten diverse Todesfälle. Aber auch das würde ja zeigen, dass da Menschen mit großer Not gelebt haben, die das dann so gemacht haben. Deshalb würde man sie ja nicht hassen. Diese betreffenden Menschen gehören zu meiner Familie, wobei ich sagen muss, dass auch hier die Bande, abgesehen vom innersten Kreis, das heißt Vater, Mutter, Bruder und mein Mann, nicht allzu groß ist. Natürlich hatten die ihre Nöte, aber auch das zeigt mir nur irgendwie die Unfähigkeit. Also der Mensch, weiß ich nicht. Stellst du dich nicht mit dieser Haltung sehr über die anderen? Auf eine Art und Weise natürlich schon. Nachdem du sagst ja, ich, Daniela, ich weiß, wo es lang geht, ich bin nicht oberflächlich, ich habe den Durchblick sozusagen. Auf meine Art und Weise bilde ich mir ein, einen Durchblick zu haben, wobei das ist mir bewusst nur meine subjektive Meinung ist, weil sich andere Menschen nicht unbedingt dafür interessieren oder das gut finden, ja, womit ich mich halt befasse und was ich gut finde. Doch ich persönlich habe das halt zu meinem persönlichen Weg auserkoren und bin der Meinung, einen gewissen Durchblick zu haben. Also dein persönlicher Weg ist zum Beispiel auch Karten zu legen. Richtig. Tarotkarten zu legen. Genau. Und du kannst ja die Karten immer nur für andere Menschen legen. Das heißt, du legst dann Karten Menschen generell, die du eigentlich verachtest oder hast. Richtig, im Prinzip ist das so. Was halt einen gewissen Zwiespalt für mich bedeutet. Du verdienst Geld damit. Nein, verdiene ich noch nicht damit. Ich mache das momentan und schon seit einiger Zeit komplett kostenlos. Das wird auch noch eine Weile so bleiben. Aber ich und mein Mann beabsichtigen uns in diesem Bereich selbstständig zu machen. Das heißt, irgendwann erhoffe ich mir schon, damit mal Geld zu verdienen. Mhm. Nun muss man, ich habe nicht viel Ahnung von Kartenlegen und Tarotkarten und was es da alles gibt. Letztendlich muss man da ja dran glauben. Da kann man ja sagen, das ist alles Humbug oder man sagt, ich glaube dran. Du glaubst dran. Ich persönlich glaube daran, weil ich generell eine sehr okkulte, magische oder religiöse Weltsicht pflege. Das ist eben auch diese Sicht der Dinge, von der ich sage, dass sie mir den Durchblick gibt. Und jeder Mensch, der sich damit nicht befasst, also der einfach nur sein alltägliches Leben lebt, seine materielle Sicht der Dinge hat und einfach ja dieser 0815 Existenz nachgeht, der hat kein Gefühl oder Gespür dafür, dass es noch mehr gibt als die Dinge, die man sehen und anfassen kann. Natürlich. Es gibt aber nur auch genügend Dinge, die nicht nur dem Materiellen nachhängen, sondern die durchaus vielleicht tiefgläubige Menschen sind, spirituelle Menschen sind, die aber nichts mit Magie und dergleichen, wie du es betreibst, zu tun haben wollen und das auch ablehnen. Ja, die gibt es natürlich, klar. Ja. Also, da muss jeder seinen Weg finden. Glaubst du an Gott? Insofern, als ich an seine Existenz glaube, aber ich folge ihm nicht, ja. Glaubst du an den Teufel, das Böse? Ja, definitiv. Ah. Bist du eine Satanistin? Der Begriff an sich ist irgendwie abgedroschen. Ich mag es im Grunde nicht, mich selber so zu bezeichnen, aber das trifft wohl den Kern. Dann wird mir einiges klar. Ja, es wird insofern klar, als Satanismus oftmals an Menschenhass gekoppelt ist. Er muss es nicht sein, aber es ist oftmals so. Und dass Satanisten natürlich auch den Hang zum Dunklen, zum Okkulten haben, das ist bei mir auch so. Und da mir das alles eben schon seit frühester Jugend so eingegeben ist, habe ich mir halt überlegt, okay, was kann ich mit meinen Interessen und Talenten beruflich machen? Aber wenn du Satanistin bist, wenn du Satanistin bist, dann liegt dir doch daran, über die Karten den Menschen so viel Schaden und Leid zuzufügen wie nur möglich. Das ist eine sehr intelligente Aussage, die du da machst. Das erstaunt mich jetzt, muss ich sagen. So, na, vielen Dank. Ja, ja, aber das, wäre die logische Schlussfolge von allem. Ja, im Grunde hast du mehr oder minder den Nagel auf den Kopf getroffen, was mich gerade wirklich verblüfft, weil ich sag mal so, Menschen, die nicht an Gott oder den Teufel glauben oder an irgendwelche Mächte, aber sich trotzdem mit Kartenlegen beschäftigen, auch die können Kraft und Hoffnung aus dem Kartenlegen schöpfen. Und ich persönlich bin schon der Meinung, dass die Karten durchaus Zukunftstendenzen aufzeigen können. In meinem Weltbild, das ja nun mal mit Satanismus einhergeht, ist es aber so, dass ich denke, dass die Karten aus dieser dämonischen Quelle ihr Wissen schöpfen. Mhm. Und das ist vielen nicht bewusst. Beziehungsweise vielleicht ist es ihnen bewusst, aber sie glauben einfach nicht dran. Sie definieren ihren Glauben an die Karten halt anders. Dann würde ich ja fast schon wünschen, dass du überhaupt keine Kunden bekommst. Kann ich mir vorstellen. Ja. Weil die armen Leute, die kommen dann gläubig oder sehnsuchtsvoll zu dir und wollen irgendwas erfahren. Und du haust denen dann vielleicht ganz perfide Dinge um die Ohren. Nein, ganz so ist es nicht. Also es ist nicht so, das ist ja das Komplizierte an der Sache und auch an meinem Wesen. Ich bin im Grunde ein sehr emotionaler Mensch, ein sehr empathischer Mensch. Ich kann gut zuhören und mich auf die Leute einlassen. Das ist auch keine Selbsteinbildung, das haben mir inzwischen viele bestätigt. Die fühlen sich also durchaus von mir gut betreut und bei mir auch gut aufgehoben. Die kennen natürlich meinen persönlichen Hintergrund, an was ich jetzt alles so glaube, nicht. Heißt aber auch nicht, dass ich damit gänzlich zurückhalten würde. Mhm. Nur ich muss es ja nicht direkt jedem auf die Nase binden, weil es geht eh nicht um mich, sondern um die Leute, wenn die mich zwecks einer Kartenlegung konsultieren. Würdest du, wenn ich unterbreche, weil es fällt mir gerade ein, würdest du, also normalerweise sagen ja Hellseher oder Kartenleger oder so, ich habe ja schon mit vielen gesprochen, die sagen zum Beispiel nicht ein Leid oder ein Todesfall oder das eigene Todesdatum ihres Gegenüber vorher. Du würdest das sagen? Nein, auf keinen Fall. Nein. Das ist unseriös. Und ich bilde mir nicht ein, dass man auf diese Weise von sich reden machen kann oder ein positives, also in Anführungszeichen positives Image aufbauen kann. Mhm. Ich gehe durchaus verantwortungsbewusst mit meinen Klienten um. Ich frage mich, wie gesagt, sie fühlen sich bei mir gut aufgehoben. Ich frage mich nur, wie das geht, wie man als Satanist verantwortungsbewusst mit Leuten umgehen kann. Das ist für mich ein Widerspruch in sich. Gestatte mir noch eine Frage zu deinem Satanismus. Praktizierst du den in irgendeiner anderen Weise zusätzlich auch noch, außer dem Kartenlegen? Ja, ich habe ein musikalisches Projekt, das momentan allerdings mehr oder minder auf Eis liegt, weil ich gerade nicht über die finanziellen Mittel verfüge, das weiterhin auszubauen. Ich hatte da einen Proberaum, den kann ich mir momentan nicht leisten. Also ich mache Musik. Ja, aber du praktizierst keine schwarzen Messen? Nein, in der Weise, wie man sich das klischeehafterweise vorstellt, obwohl es sowas natürlich durchaus... Natürlich, ja. Hast du Kontakt mit anderen Satanisten? Bitte? Hast du Kontakt mit anderen Satanisten? Aktuell nicht wirklich. Also ich habe mit einigen schon Gespräche geführt, aber mein persönlicher Kreis ist momentan extrem klein und da ist keiner dabei, der jetzt persönlich an den personifizierten Teufel glaubt. Das ist mir so, Daniela, muss ich ja sagen, wirklich so schwer nachzuvollziehen, um nicht zu sagen, es ist mir gar nicht nachzuvollziehen, wie man auf diese Schiene kommt. Das ist ja auch ein absoluter Glauben, ein Aberglaube. Du kannst es mir nicht beweisen und ich kann dir auch nicht Gott beweisen. Richtig. Sich aber in so eine düstere Welt hineinzudenken, ist mir ganz rätselhaft, warum das Menschen machen. Und ich sag's nochmal, ich glaube ja, dass am meisten Schaden davon tragen die das tun, nämlich du, dass du kein glücklicher Mensch so wirst. Was ist Glück? Was ist glücklich sein? Auf meine Art und Weise bin ich glücklich, weil ich das habe, was ich brauche. Und wenn das mit meiner geplanten Selbstständigkeit klappt, bin ich noch ein gutes Stück glücklicher. Aber ich denke, Menschen, die sich diesem Weg verschreiben oder sich damit beschäftigen, das hat ja, wie gesagt, in frühester Jugend schon angefangen. Da war ich so gesehen noch ein Kind. Aber man braucht eine Faszination am Dunkel bis hin zum Bösen. Mhm. Wenn das nicht vorhanden ist, dann stellt sich ein normaler Mensch natürlich die Frage, wie man so einen Weg beschreiten kann. Mhm. Es muss eine Faszination da sein. Warum die da ist, woher die kommt, kann ich nicht sagen. Da könnte man jetzt vielleicht so weit gehen zu sagen, man ist berufen dazu. Aber ja gut, das sind so... Das sagen irgendwelche Sektenführer auch. Das kann man. Nee, kann so sein, muss aber nicht so sein. Fakt ist einfach, ich habe mich schon immer für absonderliche Dinge interessiert. Mhm. Ich laufe rum, wie es eigentlich sonst kaum einem gefällt. Wie siehst du aus? Bist du ganz schwarz gekleidet? Meistens, ja. Ja. Und die Haare? Bis vor kurzem waren sie noch schwarz, aber jetzt tendiere ich wieder leicht zu rot. Ah ja. Lange Haare? Ja, natürlich. Ja, das finde ich. Daniela, meine Zeit läuft ein bisschen weg. Ich finde das schon gut, mich mit dir zu unterhalten. Könnten wir sicher noch länger und intensiver machen. Ja, könnten wir. Ich bin auch immer an intelligentem Austausch interessiert. Mag man auch nicht glauben, wenn man hört, wie ich sonst denke, aber so ist es halt. Wir haben jetzt mal so ein kleines Schlaglicht auf dein Leben und deine Sichtweise geworfen. Wie gesagt, ich habe etwas Sorge um dich, aber ich merke auch, dass du eine durchaus kluge Frau bist, die das hoffentlich dann auch im Blick hat, wo der Punkt erreicht ist, wo das selbstzerstörerisch wird. Das ist dein Ding, das ist dein Leben, das musst du natürlich für dich entscheiden. Richtig, ja, muss jeder für sich selber. Ja. Daniela, dann wünsche ich trotz allem, auch wenn du an das Böse glaubst, dann müsste ich dir jetzt alles Schlechte wünschen. Nee, das wünsche ich dir nicht. Ja, das ist so der Adams Family Style. Alles, was gut ist, ist schlecht. Alles, was schlecht ist, ist gut. Also ich verstehe es schon richtig. Alles klar. Daniela, dann danke für den Anruf und alles Gute. Alles klar, tschüss. Danke auch. Ciao. So. Tschüss. Tschüss. 1:29 haben wir und 26 Sekunden. Unser Thema diese Woche, das Hauptthema diese Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Bahngeschichten. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die mit Eisenbahn, U-Bahn oder S-Bahn sehr schlimme oder auch schon sehr ausgefallene Erlebnisse gehabt hatten. Also zum Beispiel wart ihr schon mal in ein Zugunglück verwickelt oder habt ihr in der Bahn ein Verbrechen erlebt oder vielleicht sogar ausgeübt? Oder habt ihr schon mal eine ungewöhnliche Schienenreise gemacht? Vielleicht mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren oder irgendwie, es gibt glaube ich auch so eine irre Eisenbahn durch Australien oder über die Anden oder irgend so etwas und habt vielleicht eine gute Geschichte für uns, die ihr uns erzählen könnt. Also Bahngeschichten, das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Gerne anmelden unter domian@wdr.de. Telefonnummer nicht vergessen, also eure Nummer mit reinschreiben oder ihr ruft an in der von Mittwoch auf Donnerstag während der Sendung oder eben auch vor der Sendung. Bahngeschichten, freie Themennacht heute und hier ist Silke. Silke ist 34. Hallo Silke. Hallo. Hallo Silke. Weswegen hast du angerufen? Ja, guten Morgen Domian. Ja, schön, dass du da bist. Danke. Ich rufe eigentlich an, ja, weil ich heute eigentlich so einen richtigen Schlag ins Gesicht bekommen habe. Also ich bin mit meinem Mann 13 Jahre zusammen. Ja. Und wir sind seit 10 Jahren fast 10 Jahren verheiratet. Ja. Leben seit einem Jahr getrennt. Und er ist letztes Jahr im März ausgezogen und wir haben dann nochmal im Juni eine intensive Annäherung miteinander probiert. Mhm. Und sind auch zusammen in Urlaub gewesen auf Gran Canaria im Juli. Mhm. Und es gab also dann so eine Vorgeschichte, dass er halt, bevor er ausgezogen ist, letztes Jahr im März, halt jemand anders kennengelernt hat, auch kurz mit dieser Frau liiert war. Ja. Und aber ganz klar gesagt hat, dass er sich halt für mich entschieden hat, hat er ihr gesagt. Daraufhin waren wir halt dann zusammen in Urlaub und wir hatten also wieder Zukunftspläne mit Zusammenziehen. Und war ein schöner Urlaub? Bitte? War ein schöner Urlaub? War super schön, ja. Hat uns sehr gut gefallen, allen beiden. Und 2 Wochen nach dem Urlaub hat er sich dann wieder für die andere Frau entschieden. Na super. Und ich habe halt heute erfahren, dass er die andere Frau geschwängert hat im Dezember. Wo lebt er denn im Moment? Ich glaube bei der Frau. Und seit wann ist er jetzt wieder bei euch raus? Der ist bei mir raus seit September. Seit September. Mhm. Und wie hat er so euren Status dargestellt? So in den letzten Monaten, was hat er gesagt? Was ist das zwischen euch beiden? Er hat gar nichts gesagt. Wie oft habt ihr euch so gesehen? Du meinst jetzt seit der Trennung? Naja, Trennung ist ja so hin und her bei euch. In den letzten Monaten, sage ich mal. Also ich sag mal, seit Juni bis Mitte August haben wir intensiv ganz viel Zeit miteinander verbracht. Mhm. Also da waren wir eigentlich quasi 24 Stunden zusammen, so gut es halt ging. Mhm. Und im August stand dann halt von ihm auch eine OP an, nach dem Urlaub, nachdem wir aus dem Urlaub wiedergekommen sind. Und ich habe ihn dann halt auch begleitet ins Krankenhaus und die ganzen Voruntersuchungen, auch die OP. Und zwei Tage nach der OP hat er mich ganz eiskalt abserviert, weil die andere Frau dann halt da war. Ach so, dann, das hatte ich gerade nicht richtig kapiert. Das heißt dann, so im September, so in der Zeit rum, wurde die Trennung nochmal ausgesprochen. Genau. Das heißt, ihr wart de facto seit September getrennt. Genau. Er ist weg aus deiner Wohnung. Genau. Er hatte irgendwie eine eigene Wohnung oder wohnt jetzt bei der Frau, wie auch immer. Er hatte eine eigene Wohnung kurzzeitig, die hat er halt gekündigt jetzt wieder und zieht jetzt wohl auch mit der neuen Frau zusammen. Ich hatte dich gerade nur gefragt, wie oft ihr euch so in den letzten Wochen und Monaten gesehen habt. In den letzten Wochen jetzt, ich glaube das letzte Mal haben wir uns gesehen Anfang Januar. Und wie war da die Stimmung? Ich sag mal Verhalten, also ja. Ich merke auch, also ich, ich sag mal, ich nagel ihn halt schon fest, ich möchte halt auch gerne viel wissen und hinterfrage halt viel, bekomme aber keine Antwort. Nee, das nervt ihn natürlich. Und ich merke halt auch ganz viel Unsicherheit bei ihm. Ja, habt ihr eigentlich ein Kind? Nein. Nein. Ich war schon mal schwanger, ich hatte aber auch eine Fehlgeburt. Also es ist ja der Schlag ins Gesicht für dich, dass diese neue Frau schwanger ist. Ja, für mich ist das natürlich so, also mein Blickwinkel ist so, dass ich halt einfach denke, die Frau hat es ganz bewusst drauf angelegt, um meinen Mann ganz an sich zu binden. Ja, das sind immer so die Verhaltensweisen, in die man dann verfällt, dass man die böse Nebenbuhlerin sieht. Mach dir mal nichts vor. Da gehören immer zwei Leute zu. Dein Mann oder dein Freund, dein Mann ist da 50% genauso. Der ist ja kein Depp, ist ja kein Idiot. Ja, natürlich, klar. Wenn der das nicht wollte, wenn der wirklich mit Feuer und Flamme bei dir wäre, wäre das alles gar nicht passiert. Ja. Aber ich kann mir schon, ich verstehe schon, wenn dann jetzt ein Kind im Spiel ist, zementiert das natürlich diese Beziehung enorm. Und es treibt euch noch weiter auseinander, weil du wahrscheinlich immer noch die Hoffnung hattest, das kommt nochmal zusammen. Ja, genau. Obwohl er sich jetzt zum zweiten Mal von dir getrennt hat. Genau, also es war auch so, dass er mir, ich weiß gar nicht, letzte Woche oder vorletzte Woche hat er mir mal eine E-Mail geschrieben, da wollte er mal hören, wie es mir so geht. Mhm. Und da habe ich ihm aber auch kurz und knapp drauf zurückgeschrieben, halt, dass ich halt viel beschäftigt bin mit der Arbeit und habe auch gar nicht so viel hinterfragt. Aber das war schon so ein Punkt, was mich sehr irritiert hat, weil wir halt da, ich sag mal, bestimmt 6 Wochen Funkstille hatten. Mhm. Wie hast du das gedeutet, seine Frage? Wie geht es dir? Eigentlich schon auch wieder so ein bisschen mit Interesse an mir. Weiß man nicht, Silke. Auch dazu neigt man als Mensch, der verlassen wurde, der Liebeskummer hat, dass man wirklich alles extrem, vielleicht übertrieben auch interpretiert und für sich interpretiert. Das kann auch gar nichts bedeuten. Das kann einfach mal nur so dahingeschrieben worden sein. Vielleicht auch ein bisschen aus schlechtem Gewissen, weil er sich länger nicht gemeldet hat oder was weiß ich. Jetzt ist ja die Frage, wie du dich verhalten sollst. Das ist ja die Frage. Ja, ich habe ja eigentlich nicht mehr viele Möglichkeiten. Das sehe ich ganz genauso. Das sehe ich ganz genauso. Der Typ hat sich von dir getrennt. Das zweite Mal sogar schon. Und wenn man sich das zweite Mal trennt, hat das noch mehr Gewicht, als wenn man das erste Mal macht. Weil das zeigt mir, dass er es auch beim zweiten Anlauf mit dir nicht ausgehalten hat. Also die erste Trennung, die war halt einvernehmlich. Die kam halt von beiden aus. Mhm. Und aber die zweite Trennung, die war wirklich eiskalt. Also die war ganz hart. Also es ist auch so... Von ihm aus ganz hart? Wirklich ganz hart. Ja. Also ich habe den halt ins Krankenhaus gebracht, ne, wie ich schon erzählt habe. Und als er aus dem Krankenhaus entlassen worden ist, dann kriegte ich dann so böse Schreiben von ihm plötzlich. Also er fordert hier seine ganze Herausgabe heraus mit freundlichen Grüßen. Aber sieh mal, was das alles aussagt, was das bedeutet. Du hast gerade gesagt, du warst auch mal schwanger und die Schwangerschaft hat aber nicht funktioniert. Genau. Das heißt, du hattest damals, als du mit ihm zusammen warst, auch Sehnsucht, Kinder zu haben mit ihm. Ja, hatten wir beide. Mhm. Umso trauriger und umso schmerzhafter ist es natürlich, wenn man das dann hört, dass er nun mit einer anderen ein Kind hat. Ja. Silke, als komplett außenstehender Mensch, der dich nicht kennt, der ihn nicht kennt, der dir nicht böse will, der ihm nicht gut oder böse will, rate ich dir wirklich, dich sehr, sehr zurückzunehmen. Du kannst sowieso nichts verändern im Moment. Ich würde sozusagen in Schweigen versinken. Sollte da irgendwo doch noch irgendwas sein, dann wird das in die Gänge kommen von ihm und nur so, wenn du nicht massiv bist, wenn du nicht baggerst, wenn du nicht bedrängend bist, sondern wenn du einfach souverän dich zurückgezogen hast. Mach gar nichts. Ich weiß, das ist schlimm. Und ich glaube auch, dass das schwer auszuhalten ist. Aber versuch es so durchzuziehen. Ja, aber ich sag mal, ich habe ja auch von ihm SMS bekommen, ne? Ich sag mal, bevor er operiert worden ist, ja, ich liebe dich, und krieg dann also 2 Tage später die Abfuhr. Das tut alles weh. Aber diese SMS, ich liebe dich, die ist jetzt schon fast ein Jahr bald alt, oder ein Dreivierteljahr zumindest. Müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Entscheidend ist, was jetzt ist, nicht was damals mal hin und her war. Der Ist-Zustand ist, der ist weg, der hat eine Frau, die Frau kriegt ein Kind. Und der hat sich von dir getrennt im September. Ja, aber für mich ist das einfach ein Schnellschuss, ne? Dass man, also ich kann das halt nicht nachvollziehen, dass man halt. Silke, das kannst du ihm noch nicht vorwerfen. Der Mann ist verknallt oder was da auch immer ist. Wir wissen es beide nicht. Du kannst nicht als ehemalige Frau oder noch Frau, kannst du nicht dem vorwerfen, das ist ein Schnellschuss. Da treibst du den in die Ecke. Selbst wenn du noch was erreichen könntest, damit machst du das kaputt. Hm. Du wirst dir nicht mit so einem Satz rational überzeugen. Das ist ein Schnellschuss. Nie im Leben. Ja, aber. Du überzeugst den höchstens, indem du toll bist, indem du nett bist, indem du souverän bist. Nicht indem du Vorwürfe machst. Vorwürfe machen immer kaputt. Immer. Hm. Aber ich weiß, ich kann mich so gut nicht hineinversetzen. Das ist ganz schlimm in deine Situation. Du bist total verletzt. Ja, ich habe ja hier auch noch, also die ursprünglich gemeinsame Wohnung, in der ich halt lebe. Ja, klar. Und da sind natürlich ganz viele Erinnerungen. Furchtbar. Das ist einfach. Verstehe ich. Ich sag mal, ich gehe morgen ins Bad, mach Badezimmerschrank auf und da steht vielleicht noch ein Deo von dir. Ich schmeiß es weg. Raus mit dem Plunder. Alles weg. Wenn du die Wohnung halten kannst, dann bau dir die Wohnung genau um. Ganz anders. Mach da eine andere Wohnung raus. Wenn sie dir zu teuer ist oder zu groß, zieh um und geh in eine andere Wohnung. Schmeiß deinen Kram weg und die Sachen, die noch wertvoll haben, ruf ihn an, die soll er sich abholen. Wenn er sie bis dahin nicht abgeholt hat, sind die im Müll. Radikal. Ich glaube, da muss man dann auch nicht sentimental sein. Dadurch kriegst du ihn nicht wieder, indem sein Deo da stehen bleibt, weißt du? Ja, ich sage, es war jetzt nur so ein Beispiel. Ja, ich verstehe schon. Ja, ist klar. Aber das ist dann halt, das trifft mich halt schon. Ne? Ich habe also auch noch nicht geschafft, ich sag mal, die ganzen Ehebilder, die hängen auch noch in der Wohnung. Abhängen. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, bisher die abzuhängen. Abhängen. Ein Therapieschritt weiter. Abhängen. Ist hart im ersten Moment, hilft dir aber, ich sag's dir. Ja. Ich kann dir nicht mehr sagen, Silke. Halt dich bitte zurück. Das sage ich wirklich nur, um dich zu schützen, damit dir es besser geht. Ja, aber es war, wie gesagt, heute war ein totaler Schlag. Ne? Ja. Also ich habe so ganz, ich sag mal, ganz unbefangen habe ich halt meinen Schwiegereltern telefoniert und mein Schwiegervater ist halt auch nicht mehr so ganz fit und hat das dann aber so, also wir haben eine ganz gute Beziehung immer gehabt in den letzten Jahren und der hat dann schon gesagt, ja, hat der Ralf dir das dann noch nicht gesagt? Hammer. Und wusste ich natürlich nicht. Silke, ich kann nicht mehr sagen. Ich hoffe, dass du jetzt irgendwie über die nächste Zeit gut hinwegkommst. Das ist eine harte Zeit, das weiß ich. Ich kann ja auch eigentlich nur noch die Scheidung einreichen, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Ja, klar. Natürlich. Ja, und das ist halt so, Frauen sind halt sehr emotional, ne? Also die denken halt auch ein bisschen anders. Deswegen habe ich dir jetzt ganz, ganz rational alles dagegen gestellt. Ja. Vielleicht hilft es so ein ganz kleines bisschen. Ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Ja. Trotz allem, Silke. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. Und hier ist Raimund, 74. Guten Morgen. Sei gegrüßt, lieber Jürgen. Hier ist Raimund. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja. Ich möchte etwas Positives sagen. Ich freue mich darüber. Leg los. Und zwar die erste Anruferin heute. Ja, Daniela. Ich mache ja von der aktiven Sterbehilfe. So, und ich habe eine Nahtoderfahrung. Eine wunderschöne Nahtoderfahrung. Das ist, der 1. Februar ist mein zweiter Geburtstag. Aha. Ist noch nicht lange her. Wie lange ist es her? Ja, das 1. Februar ist ja nicht lange her. Jetzt ist Anfang März. Ach so, in diesem Jahr war das? Ja. Ich verstehe. Was war geschehen? Ich hatte eine schwere Erkältung. Und es war, der 1. Februar ist ein Freitag. Ja. Oder war ein Freitag. Ja. An diesem Freitag meinte meine Frau zu mir, also jetzt ruf doch noch mal die Internistin an, jetzt ist das Wochenende und damit ihr dir noch Ratschläge gibt. So, da hatte ich mitgekriegt, dass mein Puls 30 war. Und das ist aus der Rückschau betrachtet lebensgefährlich. Die sagte, sofort ein EKG machen. Und sage ich, ja gut, ich komme eben vorbei. Ja, Pustekuchen. Das EKG können sie machen, aber keine Blutuntersuchung. Ja. Das dauert. Ja, ja. So, dann sofort ins Krankenhaus. So, und dann bin ich mit Tatütata ins Krankenhaus, in ein anderes Krankenhaus gefahren, weil die Notversorgung dort nicht gewährleisten konnten. Und ich habe unglaublich viele Schutzengel gehabt. Ich hatte eine Kardiologin an Bord und die hat, kurz bevor wir das neue Krankenhaus in Essen erreichten, hatte ich einen Herzstillstand. Und zwar aus der Rückschau betrachtet 2 Minuten. Das reicht offenbar nicht, um da oben im Kopf was kaputt zu machen. Das soll angeblich 5 Minuten dauern. Ja, ja. So, und dann habe ich einen Not-Herzschrittmacher gekriegt, um den Puls nach oben zu kriegen. Ja. Und an dem darauffolgenden Montag habe ich einen permanenten Herzschrittmacher gekriegt. Ja, ja. So, und damit ist meine Welt jetzt wieder in Ordnung. Ja. Mein Herz ist in Ordnung. Die haben mir das netterweise erklärt, insoweit als die Elektrizität bei mir kaputt gewesen sein soll. Naja gut, Herzflimmern war der fachmännische Ausdruck. Ja. So, wann diese Herztoderfahrung passiert ist, genau, weiß ich nicht. Aber ich bin sicher, dass während ich diesen Herzstillstand hatte, war ich mit Sicherheit bewusstlos. Es kann sein in dieser Phase, aber mit Sicherheit in dieser Phase ist diese Herztoderfahrung passiert. Hast du denn daran? Die möchte ich gerne. Und das war so wunderschön, dass ich keine Angst mehr vor dem Sterben habe. Vor dem Tod hast? Nee, Vorsicht. Also das hört man ja häufiger in deiner Sendung. Vor dem Tod haben sie nicht so viel Angst, aber vor dem Sterben hat man Angst. Weil das ja, das hat ja auch die junge Frau erzählt, die vorhin angerufen hat mit der Oma. Aber du warst doch dann schon gar nicht mehr im Sterben, sondern eigentlich schon tot, wie du das für dich glaubst. Ja, war ich. Aber ich bin doch wieder zurückgeholt. Die Kardiologin hat mich doch zurückgeholt. Ja. Erzähl doch mal, was du da erlebt hast. Ja, genau. Und das ist eigentlich der, ich möchte Mut machen. Und zwar, was ich erlebt habe, ist, ich habe eine wunderschöne, helle, erleuchtete Umgebung gehabt. Ich habe aber keine Natur gesehen, irgendwas, sondern es war Licht. Und ich spürte, dass mein Puls immer geringer wurde. Und ich spürte, dass das zum Tode führen würde. Und ich hatte keine Angst. Es war ein wunderschönes, vertrautes Gefühl und mir ging es gut. Und ich weiß, und das ist, also ich hatte nicht die Spur einer Angst, sondern ich habe dem Tod, ja, ich sag mal, ich nicht erwartet, aber ein bisschen erwartet habe ich ihn. Sagen wir mal so, Raimund, das, was du da erlebt hast, das ist ja schon ein Punkt, den ein Sterbender erlebt, wenn er vielleicht schon sehr, sehr, sehr schlimme Leidensphasen hinter sich hat. Die hatte ich nicht. Nee, ja eben, ich weiß. Deswegen, du warst ja schon ganz nah am Tod. Wenn wir von aktiven Sterbehilfe reden, reden wir ja oft von Menschen, die schwerste Erkrankungen haben, ja, über einen sehr langen Zeitraum, okay, mit schweren Schmerzen und so weiter. Ne, kann man so vielleicht gar nicht miteinander vergleichen. Du hast ein intensives Erlebnis gehabt und das hat dir die Angst vom Tod, wie du sagst, vom Sterben. Vom Sterben, nicht vom Tod. Ja. Also ich möchte eigentlich, und deshalb, ich bin dankbar, dass ich in die Sendung reingekommen bin, ich möchte Menschen Mut machen, dass auch selbst das Sterben eine positive Erfahrung sein kann. Ja, vielleicht. Also so hatte ich das Gefühl. man hat mich ja offensichtlich, die Kardiologin hat mich ja wieder zurückgeholt. Ich sag's nochmal, Raimund. Du warst aber auch schon an einem Punkt, ja, den Sterbende erstmal erreichen müssen. Ja. Und dieser Weg dahin ist ja oftmals so extrem schwierig und grauenhaft für die Menschen. Aber ich finde es natürlich toll, dass du dieses Erlebnis hattest. Und das Erlebnis ist ja, das trägt ja auch hinein ins Leben jetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch intensiver und mit größerer Freude lebst jetzt. Ohne Zweifel, ja, ganz sicher. Ja. Ja gut, also ich habe ein Prostatakarzinom, aber schon im 12. Jahr. Statistisch müsste ich schon längst nicht mehr auf dieser Welt sein. Ja. Das ist aber eine ganz andere Schiene. Ja. Hast du denn eine Frage noch zu diesem NATO-Erlebnis? Das liest man ja immer wieder. Hast du irgendwie so eine Vision gehabt, dass du deinen Körper von oben irgendwie siehst, dass du schwebst über deinem Körper? Ja, das nicht in der Situation. Mhm. Aber diese Situation habe ich sehr wohl gehabt schon, dass ich neben meinem Körper stand. Mhm. Denn es ist ja so, dass unser Körper vergänglich ist. Ja. Ich möchte auch nicht normal in die Erde reinkommen, ich möchte verbrannt werden. Ja. So, aber ich bin fest davon überzeugt, ich hatte also in dem Vorgespräch habe ich gesagt, ich habe einen festen christlichen Glauben. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, dass eine Trennung besteht zwischen unserem Körper und der Seele. Mhm. Und dass die Seele weiterlebt. Mhm. Und das gibt mir unheimlich viel Kraft. Also das, was du jetzt sagst, das habe ich schon erlebt, aber nicht in dieser speziellen Situation. Ah, verstehe, ja. Also, das war eine schöne Geschichte, eine tolle Geschichte, eine Lebensgeschichte nach den traurigen Sachen, die wir gerade gehört haben. Ja, ich wollte etwas Positives sagen. Das ist prima. Raimund, ich danke dir sehr herzlich, dass du angerufen hast und gerne uns das erzählt hast. Alles Gute weiterhin. Dankeschön. Tschüss. Viel Spaß mit deiner Sendung. Dankeschön. Tschüss. Gut, tschüss. Und hier ist der Jörn. Der ist 40. Guten Morgen, Jörn. Schönen guten Morgen, ja. Ja, schönen guten Morgen, Jörn. Ja. Über was reden wir beide? Ja, ich habe so ein kleines Problem. Und zwar seit Anfang Februar bin ich mit einer Bulgarin zusammen. Mhm. Die arbeitet aber im Rotlichtmilieu. Mhm. Hast du sie im Rotlichtmilieu auch kennengelernt? Ja. Also diesen Laden in Berlin kenne ich schon länger. Das heißt, du warst Kunde bei ihr? Nein. Nein? Nein, nein. Nein, kein Kunde. Also ich kenn die Besitzer und da ist schon öfters mal reingegangen, einfach nur ein Bier oder eine Cola oder einen Kaffee getrunken oder wie auch immer. Also ich bin mit der Frau nicht irgendwo in die Separés gegangen oder sonst irgendetwas. Mhm. Also das nicht. Ja. Absolut nicht. Ja. So, und dann hat man da halt ein bisschen miteinander geredet, alles drum und dran, hat man die Nummern ausgetauscht und dann hat man sich auch privat getroffen. Wie spricht man miteinander? In welcher Sprache? Ich Deutsch und sie gebrochen Deutsch. Okay. Also sie kann schon ein bisschen Deutsch, man muss aber langsam reden. Okay. Also sie kann schon Deutsch. Ja. So, und dann hatte ich ihr meinen Wohnungsschlüssel gegeben und sie war bei mir gewesen und habe sie dann gefragt, naja, müsst ihr denn hier einziehen oder wie auch immer und wie stellst du dir das vor? Moment mal, ich komme gar nicht so schnell mit. Im Februar kennengelernt. Im Februar verliebt. Ja, wir hatten uns gesehen. Ja, genau, im Februar. Und dann genau. Ja, also wir sprechen von 2013, Februar. Richtig. Dann gibst du ihr schon den Wohnungsschlüssel, dann denkst du schon an Zusammenziehen nach ein paar Wochen. Bist du das Wahnsinn? Nee, nicht Zusammenziehen. Ich wollte ihr einfach nur zeigen, dass ich Vertrauen in sie habe. Ja, ist ja alles gut und schön, aber ein bisschen langsamer bitte. Erzähl mal weiter. Ja, so, und dann hatten wir uns, wie gesagt, mehrmals getroffen. Mhm. Also nicht in meiner Wohnung, sondern dann praktisch außerhalb in einem Café. Mhm. Nicht weit von mir. Auch da, wo sie wohnt. Mhm. Und dann kam sie dann irgendwann zu mir in die Wohnung und sagte, sie bräuchte plötzlich Geld für ihre 3-jährige Tochter. Ah, da haben wir's. Ja, und dann habe ich gesagt, habe ich ja gleich klipp und klar gesagt, ich bin nicht deine Bank oder sonst irgendetwas. Habe gesagt, also erstmal abgeblockt. Wie viel Geld wollte sie denn? Das waren jetzt 200 Euro. Mhm. So ungefähr 200 Euro waren das. Mhm. So. Die hatte ich ihr auch später gegeben. So. Ah. Am 10. Februar sagte sie zu mir, dass, also sie wohnt da wohl mit irgendwelchen Kolleginnen da zusammen da in dieser Wohnung oder wie auch immer oder in dieser Behausung oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich kenne das Haus nur von außen. Also ich war nicht bei ihr oder sonst irgendwas. Sagte sie, dass sie am 10. Februar bei mir wohl einziehen wollte. Mhm. Gut. Dieses ist nicht passiert. Das ist nicht passiert? Ist nicht passiert. Warum? Das weiß ich bis heute noch nicht. Achso, das liegt nicht an dir, sondern an ihr. Ja. Du, also hättest, gesagt, du hättest sie einziehen lassen. Ja. Absolut keine Frage, ja. Trotz der Geschichte da mit dem Geld schon. Ja. Vielleicht ist man halt zu gutgläubig oder wie auch immer, aber ich setze auch gewisses Vertrauen in die Leute rein. Ja, ist ja schön, also. Ist ja schön und gut mit dem Vertrauen. Jörn, Mensch, du bist ein Kerl von 40. Du hast doch Lebenserfahrung. Da kann man ja nicht so naiv an sowas rangehen. Das ist eine Prostituierte. Ich sage nichts gegen Prostituierte, wirklich nicht. Ich finde wirklich nicht. Ich habe hier mit tollen Huren schon gesprochen. Aber trotzdem, Vorsicht. Das Mädel kommt aus Bulgarien. Die arbeitet als Prostituierte hier. Da wissen wir beide überhaupt gar nicht, was die für Interessen hat und was die vielleicht auch im Schilde führt. Vielleicht nicht, vielleicht tun wir auch Unrecht, aber die Zeit soll es bringen. Du kannst es doch nicht so überstürzen. Die muss doch erstmal beweisen, dass sie es auch wirklich ernst mit dir meint. Also, dass sie das Geld nach Bulgarien überwiesen hat, das habe ich gesehen von Western Union. Also, da war ich ja mit dabei. Ja, ist doch egal, was sie damit gemacht hat. Das hat natürlich gleich den Beigeschmack, da ist ein Mädel aus Bulgarien, die schnappt sich hier einen Deutschen und lutscht den aus und zwar in allen möglichen Variationen, nämlich auch finanziell. Ja, sicher, weil es hat mich auch gewundert, weil ich hatte dann ihre Handynummer hatte ich ja. Ja. Dann hat sie von anderen Handynummern angerufen und also insgesamt habe ich insgesamt 20 Handynummern von ihr. Ja, das ist doch alles komisch. Du weißt doch gar nicht, wie sehr die in irgendwelchen kriminellen Milieus verstrickt ist und verwickelt wird. Übrigens, würde dich das denn gar nicht stören, wenn sie als Prostituierte weiterarbeiten würde? Mittlerweile, also ich muss ehrlich sagen, also wie gesagt, da gab es einen kleinen Vorfall. Also wie gesagt, ich arbeite als Detektiv. Als Detektiv sogar? Ja. Das ist ja verrückt. Ja, da müsstest du doch von Hause aus misstrauisch sein. Das ist richtig. Aber sehr wahrscheinlich war mein Herz größer oder wie auch immer oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, die Hormone waren aktiver, nicht das Herz größer. Ach, naja, weiß ich nicht. Also ich meine. Ja gut, du arbeitest als Detektiv, du warst gerade. Ja, so und wie gesagt, ich habe da auch einiges rausgekriegt und ich weiß ja auch, dass sie da, also ich habe auch mit dem Juniorchef da gesprochen, also sie will von sich aus, sie will da gar nicht arbeiten. Also wie gesagt, sie sagte nur wegen dem Geld her. So, wir haben ja zusammen gesessen und ich habe ja schon verschiedene Jobs da vorgeschlagen, alles drum und dran. Mhm. Gut, ob das natürlich alles immer der Wahrheit entspricht, ist natürlich auch vielleicht durch die rosa-rote Brille da irgendwo falsch gesehen oder was weiß ich. Das ist natürlich ganz klar. Zum Beispiel hat sie sich, also jetzt wegen der Uhrzeit her, hat sie sich gestern bei mir gemeldet, vorgestern bei mir gemeldet und sagte, sie wäre also gestern jetzt um 10 Uhr bei mir, was nicht passiert ist. So, der Laden ist bis 6 Uhr offen. Dazu muss ich sagen, wir hatten auch einen großen Streit. Ich bin da in den Laden reingefahren. Am Samstagabend 21:30 so und habe dann einen Riesenaufstand gemacht. Das war mir egal gewesen. So. Aufstand jetzt warum? Weil sie? Weil ich der Meinung war, dass sie mich einfach veräppelt. Achso. Dann hast du dich da in dem Laden nicht beliebt gemacht. Die kennen mich und wissen, dass es eigentlich nicht normal ist von mir, dass ich da paar lautere Töne mal angesprochen habe. Normalerweise, ich bin ganz ruhiger. Ah Mensch, Jörn, jetzt machst du da schon so einen Terror. Du glaubst, dass die dich veräppelt. Die willst bei dir einziehen, aber dann zieht sie doch wieder nicht ein. Die nimmt von dir Geld für irgendwelche dubiosen Sachen in Bulgarien. Die will bei dir vorbeikommen, sie kommt nicht vorbei. Was willst du denn noch als Herr Detektiv? Was willst du denn noch für Beweisstücke haben, dass es da hinten und vorne stinkt in der Geschichte? Ja, aber ich meine, sie kommt ja, also wo sie den Schlüssel noch hatte. Ich meine, den Schlüssel habe ich ja dann abgenommen. Ah, das ist ein gutes, wollte ich mich gerade fragen. Hat sie den Schlüssel? Nee, den Schlüssel habe ich zu Hause jetzt. Mhm. Also das ist, habe ich ja am Samstag gleich abgenommen. Wie soll es jetzt weitergehen? Was, wie willst du dich denn jetzt weiterfahren? Ich weiß es nicht. Also ich meine, zum Beispiel, ich meine, wenn mich eine Frau anguckt, oder wir waren zum Beispiel im Café gewesen, so. Guckt mich eine andere Frau an, ist die gleich aggressiv, also sagen wir mal von den Augen her aggressiv. So, ist natürlich die Frage, ob sie das jetzt sieht als jetzt wirklich ein Partner, in Anführungszeichen, oder als Bank. Ja, also nur aufgrund dessen, dass die aggressiv reagiert, wenn eine andere Frau die anguckt, daraus kann man doch noch überhaupt gar nichts Ehrliches schließen Das ist doch. Also sehr wahrscheinlich bin ich da zu blauäugig rangegangen. Das glaube ich hundertprozentig, Jörn. Ja. Hundertprozentig. Du bist verknallt in die, ne? So richtig. Du bist verknallt, du findest sie attraktiv, körperlich attraktiv. Ne, es geht nicht darum, um jetzt den Beruf, was sie jetzt hat, als Prostituierte. Als Frau. Genau. Ja. Ja. Weil die macht auch meinen Mund auf, sage ich jetzt einfach mal so. Also sagt nicht nur Ja und Abend, sondern kann auch meinen Mund aufmachen. Mhm. Und du hattest damals vor ein paar Wochen noch oder vor einer Weile die Hoffnung, dass sie eventuell dann gar nicht mehr als Prostituierte arbeitet, wenn sie mit dir zusammenkommt, und deshalb müsste dich das dann auch nicht stören, dass sie in dem Beruf ist. So meintest du das gerade, ne? Richtig, ja, weil sie auch selber gesagt hat, sie möchte ja in dem Beruf nicht weiterarbeiten. Mhm. So, aber das Kuriose ist, sie geht aber trotzdem weiter arbeiten. Sie sagt zu mir, wenn sobald das Kind da ist, also sie hat eine 3-jährige Tochter, ob die Tochter nun in Berlin ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe die Tochter noch nie gesehen. So, und wird sie mit dem Beruf aufhören. So, aber sie geht trotzdem dort weiter arbeiten. Also Jörn, ganz klar, du bist so blauäugig, du bist so naiv, ja. Und guter Ratschlag, lass die Finger davon. Lass die Finger davon. Ich glaube, du verstrickst dich in Komplikationen, und es wird schwieriger, du wirst vielleicht irgendwie abgezockt oder vielleicht wird es noch übler irgendwie. Lass die Finger davon. Ja, ich merke auch selber von der Arbeit her. Also ich meine, ich arbeite unkonzentriert, alles drum und dran, weil ich lasse es ja natürlich einen auch. Ja. Jetzt ist die Sendung gleich rum, aber ich kann dir eh nicht mehr sagen als Finger weg. Jawohl, werde ich machen. Ja, und viel Glück, alles Gute. Tschüss. Alles klar, ich bedanke mich. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war der Ansgar. Und wir sehen und hören uns wieder morgen mit der freien Themennacht. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis dann, ciao.